Herbst ist es, Herbst und Herbst. Dunkel sind alle Wege, dunkel die Blätter und schwer die Erde vom Regen. Wie's von den schwarzen Bäumen tropft und tröpfelt und rinnt. Dunkler wird es nicht mehr, wenn der Winter beginnt.